Sie werden sich fragen müssen, wem sie vertrauen. Wem vertrauen sie? Ich bin's gewohnt, dass man mich so, wie ich halt bin, ich existieren lässt. Was macht das für einen Sinn? Warum nimmt sie mir all die Liebe weg? Ich spiel im Dreck und bin verzweifelt wie ein Trümmerkind. Die heile Welt hab ich noch nie erfahren, weil ich jünger bin als all die meisten, die die Welt mit anderen Augen sahen. Die Helden der Vergangenheit, sie leiden heute an grauem Star. Ich lauf am Tag unendlich Schritte, bis ich müde bin. Versuch mich nicht zu ficken, denn ihr wisst nicht, was Gefühle sind. Ich spür den Wind und fühl die Kälte dieses grauen Lebens. Manche sagen, sie sind mir letzte Nacht in ihrem Traum begegnet. Ich glaub, die Seele findet immer einen Weg zum Glück. Durch Morgentau und Nebel geradeaus, doch meine geht zurück. Ich such nach Schutz, doch fühl mich hilflos unter freiem Himmel. Braucht etwas Luft, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich eigentlich hin will. Und ja, ich blinzel, weil ich Leuten nicht mehr blind vertrau. Sie nennen sich meine Freunde, doch ein Zehntel dieser sind es auch. Wohin es mich führt, ich muss hier raus, ich fühl mich eingeengt. Der letzte Gladiator, dem man endlich seine Freiheit schenkt. Ich bleib ein Mensch, auch wenn ich kämpf, ich will kein neues Leben. Ich will Gerechtigkeit für Flex, die Hand ins Feuer legen. Das geht an Sid, den Peace, an Kiki, Gruß an Nason One, an Faultier für das Mission. Mann, ich weiß, dass du das regeln kannst. Das geht an jeden, der sich fragt, was geht in Avix back? Kali und Solid, ist doch egal, an welchen Part ich rap. Ich hab Respekt vor Recklinghausen, Peace an Man at Arms, Supreme und auch No Name, ihr wart wie immer bis zum Ende da. Und wenn ich darf, dann werde ich lebenslang im Keller chillen. War längere Zeit nicht da, doch es läuft immer noch derselbe Film. Und wenn ich will, dann bin ich da, um das Problem zu lösen. Nimm dich in den Arm, denn du bist nicht von irgendwem zu trösten. Ich bin ein Löwe, der noch immer an sein Schicksal glaubt. Die Sterne stehen perfekt, aber ich fühl, dass man mir nicht mehr traut.